Claudis und Korns heitere Lesung. Wir haben heute mal ein ganz besonderes Format. Wir, und das ist der fantastische Cornelius Kurz und ich. Hallo. Hallo. Lesen heute aus dem guten alten Klassiker Traditionelle chinesische Medizin von Körfers und Sun. Das ist traurigerweise ein Lehrbuch der wissenschaftlichen Verlagsgesellschaft MBH Stuttgart, bei dem auch richtige Bücher rauskommen. Zum Beispiel der Mutschler, den man kennt, wenn man jemals was mit Pharmakologie zu tun hatte. Genau. Aber jetzt haben sie sich dazu herabgelassen, einen sehr dicken Wälzer über traditionelle chinesische Medizin zu veröffentlichen. Und als ich damals meine Recherche für den TCM-Vortrag gemacht habe, habe ich mir das mal durchgelesen und gemerkt, wie verrückt das alles ist, was da drin steht. Was sind das da eigentlich für Sachen auf dem Titelbild? Sind das geringelte Maden? Nein, das ist der Ingwerwurzelstock. Ah, wird das hier für Figging benutzt? Nein, vermutlich nicht. Kann man mal bei Wikipedia wikipedieren? Nur wenn man, Figging, F-I-G-G-I-N-G. Nur wenn man Lust auf was ganz schön Krankes hat. Naja, krank ist ein weites Feld. Das stimmt. Nehme ich zurück. Ja gut, also dann wollen wir mal anfangen. Wir haben gedacht, die Geschichte der TCM sparen wir uns mal. Das ist langweilig. Wir fangen direkt mit dem Verrückten an. Und zwar mit dem Untertitel Yin und Yang. Wäre das rassistisch, wenn man das jetzt wie ein Chinese vorliest? Ja. Okay, dann machen wir das besser nicht. Okay. Also wir sind keine Chinesen und deswegen können wir das leider auch nicht richtig aussprechen. Wir freestylen da jetzt einfach ein bisschen, oder? Ja, gut. Warum nicht? Fängst du an? Gut, also Yin und Yang. Aus dem Tao der Liebe, ich meine aus dem Tao, das heißt der Ursprungsenergie, gingen Yin und Yang hervor. Yin und Yang sind die Gesamtheit zweier Kräfte. Dabei ist Yin die passive und Yang die aktive Kraft. Sie befinden sich überall in der Natur und somit auch im Menschen. Yin und Yang beeinflussen sich gegenseitig, sodass eine ständige Umwandlung von Yin nach Yang und umgekehrt stattfindet. Hierdurch entsteht die Lebensenergie. Qi. Das schreiben die hier Qi. Man könnte auch Qi sagen. Ach so. Die Natur und der Mensch wandeln sich laufend. Dies zeigt sich beispielsweise im Wechsel der Jahreszeiten bzw. im Prozess des Älterwerdens. Diese Wandlung bestimmt den Anteil von Yin und Yang und wird in den 5 Wandlungsphasen dargestellt. Die Yin-Yang-Dualität ist eines der grundlegenden Prinzipien der altchinesischen Philosophie und somit auch der traditionellen chinesischen Medizin, TCM. Allgemein wird angenommen, dass die Yin-Yang-Einteilung schon zu sehr früher Zeit Eingang in die chinesische Medizin fand. Diese Theorie wurde schon im Huangdi-Nai-Jing, 3. Jahrhundert vor Christus, ausführlich beschrieben. Das steht hier so. Ja, der hat übrigens währenddessen seine Augen in die Länge gezogen. Habe ich nicht, das hast du gemacht, weil du ein Rassist bist. Im Bereich des menschlichen Organismus finden sich viele zyklische Abläufe, die in Yin- und Yang-Phasen gegliedert sind. Herzrhythmus, Atemrhythmus und voneinander abhängig sind. Yin und Yang ergänzen sich und halten alles zusammen. Die Auflösung von beiden bedeutet Tod. Die ständige Verwandlung des einen in das andere zeigt uns, dass diese beiden untrennbar verbunden sind und ohne einander nicht existieren können. Stehen Yin und Yang im Gleichgewicht, ist alles optimal. Ich meine von Dauer. Jeder Körperteil ist entweder mehr Yin oder mehr Yang. Klar, oder? Yang-Organe sind Magen, Dickdarm, Dünndarm, Blase und Gallenblase, aktiv arbeitend. Sie nehmen die Nahrung auf, verarbeiten sie und scheiden sie wieder aus, was der Körper nicht mehr benötigt. Yin-Organe sind Leber, Milz, Bauchspeicheldrüse, Niere und Lunge. Was sonst? Passiv bewahrend. Sie speichern und bewahren die Lebenssubstanzen. Qi, Blut, Säfte. Orangensaft eigentlich auch? Nein, nur Erdbeer. Und stellen sie wieder zur Verfügung, wann immer sie gebraucht werden. Von größter Bedeutung für die TCM ist das Prinzip der gegenseitigen Umwandlung von Yin und Yang. Hiernach besteht die Möglichkeit, dass sich die beiden Extreme bis zu einem Punkt hin entwickeln, an dem sie sich jeweils in ihr Gegenteil umwandeln. Zum Beispiel kann sich eine Kälte in eine Hitzeerkrankung umwandeln. So, jetzt bin ich dran. Was ist eigentlich eine Kälteerkrankung? Erkältung? Vielleicht. Und eine Hitzeerkrankung? Verbrennung? Also eine Erkältung kann sich in eine Verbrennung umwandeln. Ja. Kann sich auch eine Hitzeerkrankung, ist Fieber eine Hitzeerkrankung eigentlich? Ja, eigentlich schon. Und kann die sich in eine Kälteerkrankung wie eine Frostbeule umwandeln? Ja. Alles andere wäre ja auch verrückt, ja, wenn das ich nicht auch sagen. Ging. Ja, aber so eine Frostbeule, dann Nekrose und dann vielleicht Entzündung, kann noch sein. Was ist denn, wenn ich mich verbrenne und wie kann ich mich dann erkälten deswegen? Ja, weil du dann nichts Warmes mehr anziehen möchtest, weil dir eh schon so heiß ist. Und wenn ich heiße Suppe esse und mir die Zunge verbrenne? Ja. Auch? Ja, dann legst du ja einen Eiswürfel drauf und der ist so kalt, dass du dich dann erkältest. Ist das dann Kopfeis? Ja. Ah. So, ich bin dran. Die 5 Wandlungsphasen. Wuxing. Kannst du das bitte richtig aussprechen? Wuxing. Ist das richtig? Warum bist du eigentlich so ein Rassist? Ah. Die Natur ist im ständigen Wandel. Dies äußert sich zum Beispiel in den verschiedenen Jahreszeiten, Mondphasen, in Sonnenauf- und Untergängen, in Tag und Nacht, Ebbe und Flut. Unser Körper ist eine genaue Nachbildung der perfekten Ordnung der Natur. Kind sein. In der Natur steht da. Oh, in der Natur. Kannst du das bitte richtig lesen? Boah, geht das jetzt die ganze Zeit so? Ja, du sollst dich ja nicht darüber lustig machen. Das ist ja ein ernster. Das ist immerhin bei der wissenschaftlichen Verlags ja, GmbH herausgekommen. Wo auch der Mutschler erschienen ist. Ja, der Mutschler. Kind sein, erwachsen werden und alt sein. Von der Geburt bis zum Tod befindet sich ständig alles im Wandel. Die Wandlung in unserem Körper vollzieht sich nach bestimmten Gesetzen und Rhythmen. Hier noch nach der alten Rechtschreibung. Sehr schön. Zum Beispiel, ich möchte hier lesen. Das ist der Rhythmus. Ach so. Zum Beispiel vollzieht sich das Leben bei Frauen in einem 7-Jahre-Rhythmus und bei Männern in einem 8-Jahre-Rhythmus. Die Periode sollte demnach bei jungen Mädchen mit etwa 14 Jahren 2x7 und die Wechseljahre mit etwa 49 Jahren 7x7 beginnen. Was ist, wenn das nicht so ist? Das geht jetzt zu weit. Aber das also stimmt. Angenommen, du wärst jetzt jemand anders, wäre das dann schlimm, wenn man erst... Ist das Absicht, dass du jetzt Frühlingsrollen isst? Ja, ich dachte, für den Flair. Ah, ja, wenn man jetzt, aber wenn man jetzt nicht mit 14 ins Menstrualgeschäft einsteigt. Dann ist irgendwas mit dem Qi falsch oder mit den 5 Wandlungsphasen. Also, aber das steht da ja nicht, da steht ja das. Ja, die können da ja auch nicht alles hinschreiben. Also, aber ich finde, das würde ja dann jetzt hier schon jemanden verunsichern, wenn man da jetzt wartet drauf. Mhm. Naja, okay. Ja, gut. Okay. Ich finde das aber auch sehr nett, dass sie da hinschreiben, dass 7x7 49 ist. So für die Trottel. Finde ich gut. So, die Pubertät des Mannes sollte mit 16 Jahren 2x8 einsetzen. Er sollte mit 32 Jahren 4x8 starke Knochen und Muskeln besitzen. Da bist du ja noch nicht, ne? 32? Nee, da bin ich noch nicht. Ich bin 29. Ja. Mein 29. Wurde neulich eingeschult. Mhm. Aber starke Knochen und Muskeln, hör mal. Ja. Aber hallo. Aber hallo. Mit 40 Jahren, 5x8, werden seine Haare lichter. Habe ich ja noch einige Jahre Zeit. Das stimmt. Auch Krankheiten wandeln sich. Während den Menschen früher die Infektionskrankheiten bedrohten, sind es heute vor allem Zivilisationskrankheiten wie zum Beispiel Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Allergien. Das liegt natürlich nicht an Antibiotika, sondern an den Wandlungsphasen. Was eigentlich mit Kuru? Sie haben Kuru. Ja. Ja, aber das ist ja eine Prionenerkrankung. Die kommt nicht vor in den 5 Wandlungsphasen. Das ist aber auch eine Zivilisationskrankheit. Das ist eine Unzivilisation. Nein, es ist nicht, weil du musst ja eine Zivilisation voraussetzen, um mit einem Flugzeug nach Papua-Neuguinea fahren zu können und dort mit den Eingeborenen Feindhirne essen zu können. Mhm, ohne Flugzeug-Zivilisation ist das gar nicht möglich. Und damit kann man sich dann auch nicht... Man kann auch mit dem Schiff nach Papua-Neuguinea fahren. Ja, dafür braucht man ja keine Zivilisation. Oder laufen. Nein, kann man nicht. Und dann schwimmt man diesmal eben ein bisschen. Atlas. Okay, so. Die Wandlungen In der Natur und im menschlichen Körper erklärt die TCM mit dem Modell der 5 Wandlungsphasen. Als Symbole dienen Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Zu jeder Wandlungsphase gehören immer 2 Organe. Von diesen Organen gehen Meridiane zur Körperoberfläche und von dort zu diesen Organen zurück. Alles ist mit allem verknüpft. Diese Verbindungen und die gegenseitige Abhängigkeit dienen als Hilfsmittel, die allumfassende Ordnung zu verstehen. Das System der Wandlungsphasen hat nur den Zweck, das freie Fließen und eine ausreichende Menge von Qi, der Lebensenergie, zu sichern. Also ich finde, das hat schon ein Stück weit auch was Ganzheitliches, muss ich jetzt mal sagen. Das also stimmt, das stimmt. Alles ist mit allem verknüpft, hört sich ja schon so ein bisschen irgendwie an wie Mother Nature ist, wacht über uns alle so. Gaia, würde ich sagen. Ja, die Erdenmutter ist stark in dir, mein junger Padawan. Andernfalls wird der Mensch krank. Ich würde sagen, du machst jetzt die Wandlungsphase Holz. Weil ich so hölzern lese. Mhm. Es fehlt nur noch, dass du wie so ein Fünftklässler. Von großer Bedeutung für die TCM ist das Prinzip der gegenseitigen Umwandlung. Immer so die letzten Silben betonen, also runter. Nee, zu verstehen das schon. Würde jetzt zu weit führen. Das stimmt. Also Wandlungsphase Holz. Die erste Wandlungsphase ist Holz. In der Natur sind die Qualitäten des Holzes der Frühling, die alljährliche Erneuerung sowie das Wachstum der Bäume und andere Pflanzen. Charakteristisch für diese Phase sind die Farben Grün, der Wind und der saure Geschmack von Nahrungsmitteln. Was? Ja. Also, okay. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre bei Milch eher so charakteristisch für vergammelt. Ja, was hat das denn jetzt mit Milch zu tun? Wenn Milch sauer schmeckt, dann ist das keine, für mich jetzt hat das damit mit Frühlings nichts zu tun. Ja, aber da steht doch überhaupt nichts von Milch. Saure Geschmack von Nahrungsmitteln. Milch ist ein Nahrungsmittel, ja, wenn die sauer schmeckt. Zitrone, wenn die sauer schmeckt, dann ist die super. Hier steht aber nicht von Zitronen. Da steht doch nichts von Milch. Von Nahrungsmitteln. Das ist ein Catch-all-Term, wie wir auf Neudeutsch sagen. Okay. Also jetzt wäre jetzt für mich nichts, muss ich sagen. Mhm. Die Wandlungsphase Holz stellt eine starke Kraft dar, die für alles Wachstum nötig ist. Damit steuert sie die Arbeit der 4 weiteren Phasen mit ihrer Kraft. Im Falle eines sehr schwachen Frühlings mit viel Regen und wenig Sonne wird dieser Mangel an die anderen Wandlungsphasen wieder weitergegeben. Holz ist bei den Menschen die Phase des Heranwachsens, der menschliche Frühling. Eine schwache, kränkliche Kindheit kann demzufolge eine Verzögerung der Entwicklung nach sich ziehen. Also dem Rilke hat das nicht geschadet. Mhm. Naja. Es fehlt die Kraft, sich in den folgenden Wandlungsphasen voll zu entfalten. Im menschlichen Körper ist das Organpaar Leber und Gallenblase der Wandlungsphase Holz zugeordnet. Die Leber sorgt für den harmonischen Fluss des Qi, für die Blutverteilung und dient als Blutspeicher. Die Emotion, die von der Leber gesteuert wird, ist die Wut. Wutausbrüche zeigen, dass eine Verschiebung des Holzkreislaufs stattgefunden hat. Jeder Wutanfall schwächt die Leberenergie. Leberenergie? Ja, sag ich doch. Also das Holz und bereitet dadurch schwerere Erkrankungen vor. Natürlich. Viele Gallensteine sind darauf zurückzuführen. Stauungen als Ursache einer Erkrankung. Saurer Geschmack und die Funktion des Zusammenziehens oder Sammelns sind sehr wichtig für die Leber. Gerbstoffe. Ist das so, wenn man in die Zitrone beißt, dann zieht sich ja das Gesicht so zusammen. Ja, aber ich glaube, da geht es um Gerbstoffe. Das heißt ja, adstringierend heißt ja zusammenziehen. Ja, hier steht aber saurer Geschmack. Ja, es gibt bestimmt auch saure Gerbstoffe. Ja, aber man macht ja dann mit dem Gesicht immer so. Wenn man in eine Zitrone beißt. Ich meine, ich glaube, dass das damit gemeint ist. Ich glaube, dass das Ski sich dann nach innen stülpt. Ja. Sehr gut. Drogen, die einen sauren Geschmack haben, wie zum Beispiel Peonie Radix Alba Baichau, finden wir deswegen oft in Rezepturen, die Leber behandeln. Du musst das so vorlesen, dass du erst den lateinischen Namen und dann den chinesischen machst. Nicht beides direkt so. Habe ich doch. Peonie Radix Alba Baichau. Vielleicht sagst du noch Schrägstrich oder. Du meinst, man kann am Klang nicht unterschiedliche Herkünfte erkennen? Provenienzen, wie wir linguistischen Freunde sagen? Damit musst du unbedingt mal zum Neurologen. Auch die Sehnen und Muskeln sowie die Augen sind der Wandlungsphase Holz zugeordnet und von ihr abhängig. In der traditionellen chinesischen Medizin behandeln wir daher alle Augenerkrankungen über die Leber. Selbstverständlich. Ja, natürlich. In Icterus erkennst du, ach nee, das ist ja umgekehrt. Das ist eine Lebererkrankung, die man über die Augen erkennt. Haben die da was verwechselt vielleicht? Man weiß es nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein tränendes Auge habe, dann gehe ich ja zum Arzt und sage, kann ich mal was auch für die Leber haben? Weil mein Auge tränt. Anstatt ein Taschentuch zu nehmen. Ja, ja, oder Tropfen. Ja, ja, doch, das ergibt Sinn. Ja, doch, stimmt. Also das, ja, das ist jetzt... Kennt man ja so aus dem Alter. Das ist naheliegend, naheliegend. Mhm. Holz braucht viel Ruhe. Das hat es mit dir gemeinsam. Es liebt Entspannung und Gelassenheit. Ich bin Holz. Wenn es dem Menschen gelingt, sein Holz immer ruhig und geschmeidig zu halten, das ist ein Tipp an dich, wird er keine Probleme im Holzfunktionskreis haben. Ja. Okay. Jetzt kommt Feuer. Ja, weil ich so feurig bin. Der lustige Clown Granos. Okay. Wandlungsphase Feuer. Wird es denn gehen? Ja, das musste ja früher oder später passieren. Was ist denn jetzt mit dem Pipi in deinen Augen? Kommt das aus der Leber? Ja. Weiß ich, du kannst doch mal die enzymatische Zusammensetzung dir anschauen im Labor. Von was? Von meiner Leber und meinen Tränen. Ja, ich entnehme dir jetzt gleich eine Leberbiopsie. Okay. Aber du hast ja eine Säuferleber, ne? Hallo? Du hast ja neulich erst so einen ganzen Karton Landschloss oder wie das heißt. Davon sind noch fast alle da. Okay, verstehe. Der Funktionskreislauf Feuer gehört zur Jahreszeit Sommer. Die Qualität dieser Zeit ist Wachstum und Wärme. War das nicht auch die vom Frühling? Ja, auch der? Wachstum. Ach so. Ja. Es ist Zeit. Oh, aber es ist Sommer, also früher, da gab es noch Sommer. Heute, das sind ja keine Sommer mehr. Das, also damals. Du bist doch noch gar nicht 70. Nein, aber in den 80er Jahren, da gab es noch richtigen Sommer. Nicht so dieses. Ich war auch in den 80er Jahren schon existent. Nicht so dieses Sommerchen oder Sommerleid oder was sie jetzt hier einem zumuten. Früher auch sonst alles besser so, oder? Vieles, vieles, muss man sagen. Ja, vieles. Ja. So, es ist die Zeit, in der die Sonne am höchsten steht. Im menschlichen Leben ist dies die Zeit des Erwachsenseins und der Reife. Im menschlichen Körper sind die Organe Herz und Dünndarm dem Feuer zugeordnet. Bei Patienten mit einer Herzerkrankung findet man oft gleichzeitig eine Erkrankung des Dünndarms. Ja, doch. Das stimmt, das stimmt. Wieso eigentlich nicht Dickdarm? Der kommt später. Nee, wegen jetzt Chili und Feuer und so weiter, dachte ich vielleicht. Weil du denkst zu praktisch. Ach so, okay. Das sind ja alles Philosophen da. Hm. In China, die krauen ja immer ihre langen Bärte. Stimmt. Dafür haben die ja. Dafür ist Wer hebt eigentlich die ganzen niedergesunkenen Getreidebehältnisse auf, die da in China andauernd umsinken? Deine Mutter? Ja. Nach der chinesischen Vorstellung speichert das Herz das Shen, siehe dort. Kommt wohl später noch. Das Sinnesorgan der Wandlungsphase Feuer ist die Zunge. Ihr Geschmack ist bitter. Zunge schmeckt bitter? Ja. Alle Zungenerkrankungen werden über diese Wandlungsphase behandelt. Ja, man hat ja auch so oft Zungenerkrankungen. Zungenkrebs ist nicht schön. Kriegen Raucher. Ja, deswegen über Wandlungsphase Feuer dann... Man sagt ja auch, Schluckimpfung ist süß, Zungenkrebs ist bitter. Das stimmt. Wer hat es nicht schon gehört? Eine bittere Droge, die in diesem Kreislauf wirkt, ist Coptitis Rhizoma oder Huanglian. Die im... Kannst du das mal bitte ernst nehmen? Ja. Die Emotion dieser Wandlungsphase ist die Freude, das Lachen. Menschen, bei denen der Energiefluss in dieser Wandlungsphase gestört ist, lachen unnatürlich laut, übertrieben oder selten. Oder auch einfach mal gar nicht. Oder Aldi. Oder Lidl. Pennymarkt. Ja. Die Farbe Rot ist typisch für das Feuer. Haben die schon mal ein Feuer gesehen in China eigentlich? So. Kannst jetzt diese... Diese leicht herablassenden... Rotfeuer ist nicht rot. ...kulturchauvinistischen Einsprengsel sollte man hier gleich mal kategorisch unterbinden. Ich entschuldige mich bei allen meinen chinesischen Lesern. Leserinnen und Leser. Ja, Ja, auch bei denen. Ein Mensch, der viel und gerne Rot trägt, macht möglicherweise auf eine Störung in dieser Wandlungsphase aufmerksam. Erde, soll ich sagen? Machen? Ja, ja. Also gut. Hey, guck mal, wie die Lebensenergie heißt. Chi-Chi. Chi-Chi. Ja, das kommt ja gleich erst. Jetzt ja, Spoiler ja. Hier nicht alles. Okay. Also, Wandlungsphase Erde. Ist überhaupt genug Platz auf der SD-Karte? Weiß ich nicht. Hast du deine Sachen runtergelöscht? Ja. Die ganzen schrecklichen Dinge. Sollen wir das vielleicht mal auflockern, dass man das mal in Dialekten liest oder so? Wäre das, nein, das, wär das attraktiv für die Hörerschaft? Ich kann nur richtig Schwäbisch. Dann musst du einen anderen machen. Mach so Hamburgerisch. Was ist mit der Funktionskreislauf Erde entspricht der Jahreszeit, die wir als Spätsommer bezeichnen? Ne? Dies ist die Zeit der Ernte und Reife. Der Sommer ist noch nicht zu Ende, aber die Nächte sind bereits kälter und feuchter. Oder so. Ja. Nein. Die Organe der Erde sind... Nein! Nein, Milz und Magen. Die Energie dieser Phase ermöglicht beim Menschen die Umwandlung der Nahrung in die Grundsubstanzen wie nachgeburtliches Qi und Blut. Das Sinnesorgan ist der Mund und das Gefühl ist die Sorge. Sorge im Übermaß kann den Funktionskreislauf Erde schädigen. Es kommt zu einer Behinderung oder Blockierung des Qi-Flusses. Man sagt beispielsweise... Das kann ich nicht schlucken, / verdauen. Wer kennt das nicht? Spar dir jetzt anzügliche Witze. Ja, die Tatsache, dass du daran denkst, zeigt, wie verdorben du bist. Aber wer kennt das nicht aus seiner träglichen Exklamationspraxis, dass man sagt, das kann ich nicht schlucken, / verdauen. Oft schon äußerte ich selbiges. Ja. Die Blockierung des Qi führt zu einer Schleimbildung. Oft finden wir gerade im Spätsommer Erkrankungen mit einer gelblichen Färbung im Gesicht, die auf eine Feuchtigkeits- oder Schleimansammlung hindeuten. Was denn so? Wann hat man gelben Schleim im Gesicht? Wenn du zum Beispiel in einem Lama-Dom kommst. Woher wirst du wissen, dass das gelb ist? Ja, wie denn sonst, wenn das Lama so einen schönen Yellow hochzieht? Das heißt ja auch so. Und dir dann voll auf die Fontanelle... Ja. Egal. Ich schweife ab. Die gelbe Farbe ist typisch für diese Wandlungsphase. Feuchtigkeit von außen, beispielsweise feuchte Wohnungen, schädigen die Mitte. Welche Mitte jetzt? Deine Mitte, dein Bauchnabel. Oder? Der ist jetzt rein statisch nicht meine Mitte, würde ich. Man hör auf, klug zu scheißen. Eine Blockierung der Wandlungsphase Erde bezeichnet man als verstopfte Mitte. Die Erde hat eine ausgleichende Wirkung auf alle anderen Phasen. Sie gewährleistet, dass unser nachgeburtliches Qi immer ausreichend vorhanden ist, füllt die anderen Phasen mit neuem Qi auf und versorgt uns mit der nötigen Energie, um vital und leistungsstark zu sein. Sie ist der Zwischenspeicher für alles, was der Körper aufnimmt, ob Essen und Trinken oder die täglichen Anforderungen, die an uns gestellt werden. Alles wird hier filtriert. Gespeichert oder filtriert? Was denn jetzt, wieso filtriert? Weiß nicht. Ich darf ja jetzt nichts mehr verallgemeinern und böse Dinge sagen. Ja. Also das Essen und das wird filtriert demnach. Ah ja. Schön, schön, ja. Durch Atmung und Nahrungsaufnahme erneuern wir uns ständig. Mhm. Dieser Kreislauf... Also das stimmt ja eigentlich, oder? Du bist ja am Ende deines Lebens, bestehst du ja nicht mehr aus denselben Atomen wie am Anfang. Ja, sicher. Das stimmt, stimmt. Das wirft einige philosophische Fragen auf. Ja. Ja, das ist natürlich sehr mittelbar. Also ich meine, du wirst natürlich jetzt nicht, also das Wurstbrot, das du isst, wird jetzt natürlich nicht sofort... und vor allem gar nicht, erst recht nicht vollständig zu Teilen von dir. Nein, aber die Fette zum Beispiel sammeln sich um meine Hüfte an. Ja, das... ist biochemisch nicht vollkommen abwegig. Ah, ah. Gut, also wir erneuern uns ständig. Dieser Kreislauf ist durch falsche Ernährung, überhöhte Anforderungen, schädigende Gedanken, oh ja, jetzt, und oder Emotionen wie zum Beispiel Sorgen und Grübeln leicht aus dem Gleichgewicht zu bringen. Aha, das heißt also, schädigende Gedanken oder Emotionen wie zum Beispiel Sorgen. Das heißt, damit könnte ich die Erde aus dem Gleichgewicht bringen. Nein, nicht die Erde, sondern deine verstopfte Mitte. Nein, das dann welcher Kreislauf überhaupt? Weiß nicht. Ich bin schon eigentlich, ich höre eigentlich gar nicht zu. Ich reagiere nur auf die Buzzwords. Okay. Naja, das muss ja auch keinen Sinn ergeben. Die Umwandlung in Energie wird erschwert. Wir haben Schmerzen in der Mitte, Völlegefühl, eine gestörte Verdauung, Blähungen, Müdigkeit und sind nicht mehr belastbar. Oh, sehr scheiße. Durch die Verschlackung der Mitte, Schlacke mal wieder. Was diese ominösen Schlacken immer sein sollen. Ich stelle mir da eigentlich immer ganz lebhaft was drunter vor. Ob die wissen, was Schlacke ist? Naja. Du meinst die Chinesen? Vielleicht meinen sie... Kulturschauvinismus? Nein, ich meine diese Autoren hier. Das sind ja keine Chinesen. Doch, der eine ist ein Chinamann. Kannst du das bitte richtig sagen? Ich glaube nicht, dass der das geschrieben hat. Wahrscheinlich meinten die Verschlankung oder so. Nein, der heißt Verschlankung. Durch die Verschlankung der Mitte können sich diese Schlanken auch in den Gelenken ansammeln. Und Synovia, da haben wir es doch. Und zu Schwellungen und Entzündungen führen. Oft scheiden wir diese Schlacken aus in Form von Schleim über Nase, Bronchien, Darm oder als Ausfluss. Als Folge kommt es auch oft zu Gewichtszunahme, weil wir Schleim ausscheiden. Ja. Natürlich. Obwohl nicht mehr gegessen wird als sonst. Das ist ja jetzt. Ich esse wie ein Vögelchen, sagt mein Mann immer. Verstehst du? Ja. Danke, Claudia. das ist ja jetzt mal, wenn wir mal die grundlegende Physik betrachten, jetzt nicht ganz nachzuvollziehen, dass man zunimmt. Es gibt mehr zunimmt. Dinge zwischen Himmel und Erde als deine Schulphysik. Ja, Horatio Granes. Wir kennen diese Sentenzen. Nein, ich meine, wenn man zunimmt, obwohl nicht mehr gegessen wird als sonst, dann würde das ja dafür sprechen, dass mehr von der Nahrung aufgenommen wird. Was im Grunde genommen ein Widerspruch ist zu dem, was da vorher ja, deswegen lesen wir das ja auch. Gesprochen wird. Weil oder, dass irgendwo Energie hergezaubert wird. Weil wir wissen ja, Energie ist Masseäquivalent. Aber ich schweife ab. Der Geschmack, der zur Wandlungsphase Erde gehört, ist süß. Etwas Süßes puffert oder unterstützt die Erde und versorgt sie schnell mit Energie. Zu viel Süßes erzeugt Feuchtigkeit und blockiert die Erde. Und für die Zähne ist es auch nicht so toll. Die Erde braucht Harmonie, um richtig zu arbeiten. Übermäßiges Essen oder Hungerkuren bringen sie aus dem Gleichgewicht. So, ich mache jetzt Metall und Wasser. Ne? Sonst liest du mir zu viel. Ach so. Und du kannst ja dann mit Chichi anfangen. Schocke. So, willst du eigentlich was trinken? Ja, ich hätte gerne Bronchialschleim. Eine Sekunde. Ja. Ja, das wird meine Erdenmitte stärken. Ja, eben nicht. Der Schleim ist ja nicht gut für dich. Der Schleim ist ja Schlacke und der ist dann in den Gelenken und dann kriegst du Superkrebs. Ich trinke hier übrigens mit Wasser versetzten Heidelbeersaft. Sehr empfehlenswert. Heidelbeere, Juniperi Pseudofructus. Ist die hier eigentlich drin in dem Buch, Heidelbeere? Bestimmt. Das ist nach Anwendung geordnet, nicht nach Alphabet. Das bringt so nichts. Du musst hinten suchen, ob da Juniperi Pseudofructus drinsteht. Ich muss gar nichts. Also. J. Junipersäure steht da drin, 511. Schauen wir mal. Das ist ja auch da drin. Was denn? Ja, in Heidelbeersaft ist auch Heidelbeersaftsäure. Aha. Ja, aber das ist hier plattiklar die... Morgenländische Lebensbaumblätter. Lebensbaumblätter. Aber das, was macht die so? Man weiß es nicht. Doch, hier. Blutkühlend, blutungsstillend, hitzekühlend, diuretisch. Antiseptisch, sedativ, leicht blutzuckersenkend, potenzsteigernd. Nein, das ist nur der Inhaltsstoff. Ach so. Ich hätte das bei allem potenzsteigernd dazu geschrieben. Ja, steht von mir. Stimmt ja eh alles nicht. Also könnte man das auch dazu schreiben, ja, um den Absatz zu erhöhen. Das stimmt. Ich bin jetzt aber noch bei den Wandlungsphasen. Wir kommen nachher zu den anderen Sachen. Du verwirrst die Hörer. Du verwirrst die Hörer. Nein, du. Du wolltest gerade wissen, ob da Heidelbeere drin ist. Ja, klar. Man muss ja auch mal was Anwendungsbezogenes haben, nicht diese ganze theoretische, trockene Theorie. Wandlungsphase Metall. Der Funktionskreislauf Metall ist in der Natur die Phase des Herbstes, des Verfalls und der Trockenheit. Die Organe Lunge und Dickdarm sind dem Metall zugeordnet. Da hast du nämlich deinen Dickdarm. Die Lunge kontrolliert die Oberfläche des Körpers. War die Lunge nicht eben noch Dinger? Nein. Das Herz war schon, glaube ich, dran. Also. Die Lunge kontrolliert die Oberfläche des Körpers, die Porenöffnung und Porenschließung. Deshalb, was für ein Metall überhaupt? Alles. Also. Metall. Deshalb behandelt man die meisten Hauterkrankungen über den Lungenkreislauf. Wobei es wirklich interessant wäre, ob die Quecksilber damit auch meinen. Das ist ja das einzige bei Raumtemperatur flüssige Metall. Und das hat ja das ist ja dann nicht so widerstandsfähig wie zum Beispiel. Es kommt drauf an, wo der Raum ist. Ja. Unter Normalbedingungen, Normaldruck und alles. Ja, auf der Venus würde jetzt zum Beispiel unter Normalbedingungen und Normaldruck jetzt auch anderes Metall flüssig vorliegen. Und wir wissen ja, dass der Karl-Heinz Stockhausen da zur Schule gegangen ist. Der wird's wissen. Bildungswitze von ja. Dr. Kurz. Können wir mal zeigen, was man studiert hat. Ja. Deshalb behandelt man die meisten Hauterkrankungen über den Lungenkreislauf. Wenn die Haut gesund erscheint, sagen wir, ist die Lungenenergie gut. Kannst du bitte aufhören damit? Der scharfe Geschmack ist dem Metall zugeordnet. Das Sinnesorgan ist die Nase. Alle Nasenerkrankungen und Nasennebenhöhlenerkrankungen, das hört man zum Beispiel bei mir gerade, sind Ausdruck einer gestörten Lungenenergie. Ich bin voll begeistert, dass meine Stimme schon wieder so 100% da ist. Schon gut, ne? Auch. Was? Ich war gerade abgelenkt. Ach so. Das Gefühl der Wandlungsphase Metall ist die Trauer. Ihre Farbe ist weiß. Zu viel Trauer schädigt die Lunge. Metall braucht viel Bewegung in frischer Luft. Denn diese Phase reguliert das Abwehr-Qi, auch Wei-Qi, das uns vor schädigenden äußeren Einflüssen schützt. Gymnastische Übungen und Atemübungen stärken diese Wandlungsphase. Und Wandlungsphase Wasser. Der Funktionskreislauf Wasser entspricht in der Natur dem Winter, der Ruhephase. Unser Körper besteht zu circa 2/3 aus Wasser und die Erde ist ebenfalls zu 2/3 mit Wasser bedeckt. Wow! Das kann kein Zufall sein. Das kann kein Zufall sein. TCM stimmt. Boah. Impressive. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Wasser kann Energie aufnehmen oder abgeben. Wasser in den Beinen, Wasser im Kopf. Was? Eigentlich kann ja alles Energie abgeben und aufnehmen, oder? Außer. Ja, nee. Schon alles, oder? Was ist mit Energie selber? Boah. In meinem Kopf passieren gerade merkwürdige Dinge. Ich weiß nicht, was würdest du sagen? Ich sage ja. Okay. Schon Wasser. Kennt das noch wer? Egal. Ah, du bist einfach zu alt. Im menschlichen Leben entspricht diese Phase der Zeit des hohen Alters des Innehaltens. Sie ist die Grundlage für alle anderen Wandlungsphasen. Ich dachte, das sei schon die erste da, das Holz. Ah, jetzt mal hier nicht päpstlicher sein als dieser. Verkorkste. Stopp! Viele Opfer. Sie ist die Grundlage für alle anderen, hatten wir schon. Hier ist unsere angeborene Energie gespeichert. Wenn sie verbraucht ist, stirbt der Mensch. Man kann diese Energie durch eine ausgewogene Lebensweise, richtige Ernährung, Einnahme von sogenannten Langlebigkeitskräutern oder gymnastische Übungen wie Qigong bewahren. Ah. Wieso nehmen die Leute nicht einfach Langlebigkeitskräuter? Dann würden die alle lange leben. Das wäre besser. Durch den Raubbau an dieser Energie, hervorgerufen durch Stress, zu üppige Lebensweise, schwere Schicksalsschläge oder Hungersnöte kann das Leben verkürzt werden. Ja, kannst du das mal bitte sein lassen? Was? Die schweren Schicksalsschläge? Ich bin gerade von dem Gedanken überwältigt, dass man durch eine schwere Hungersnot tatsächlich kürzer lebt. Wie ist das nur möglich? Ich weiß auch nicht. Verrückt, verrückt, was die sich ausgedacht haben. Das Organpaar der Wandlungsphase Wasser sind Niere und Blase. Ja, das stimmt. Bestimmende Gefühle sind Angst und innere Verletzung. Hat nicht, wie heißt der nochmal? Mao Zedong, nee, dieser Konfuzius gesagt, wenn man nichts isst, dann stirbt man. Ja, ich glaube, das hat er gesagt. Dann ergibt alles keinen Sinn. Bestimmende Gefühle sind Angst und innere Verletzung. Wenn wir sagen, das ist mir an die Nieren gegangen, meinen wir damit eine tiefergehende Verletzung. Ja, wenn... Es hat alles auch so eine tiefe Weisheit, auch die Sprache. Ja, ja. Die Sprache ist klug. Das ist eine tiefe, ganzheitliche Klugheit. So eine von Gaia. Von innen kommende Klugheit. Der Geschmack, der zur Wandlungsphase Wasser gehört, ist salzig. Das Sinnesorgan sind die Ohren. Beim Nachlassen der Nierenkraft im Alter verringert sich auch die Gehörleistung. Was? Beim Nachlassen der Nierenkraft im Alter verringert sich auch die Gehörleistung. Alles klar, alles, was gleichzeitig passiert, muss auch durcheinander bedingt sein. Danke, schön, dass dir das aufgefallen ist. Wie? Was jetzt? Ach so, Entschuldigung, ich hab jetzt irgendwie Altersheim verstanden. Was? Was? Was? Die Farbe, die zur Wandlungsphase Wasser gehört, ist schwarz. Winter, das heißt Dunkelheit. Eine Erkrankung in der Wandlungsphase Wasser wird sich über kurz oder lang als Disharmonie oder als eine Verschiebung auch in allen anderen Phasen zeigen. Die klimatische Energie, die sie am meisten schädigt, ist die Kälte. Und was hat das jetzt mit Vanillepudding zu tun? Alles. Nächstes Kapitel. Die Lebensenergie. Ki. Chi. Chi-Chi heißt das. Gab es nicht mal Gigi Anderson? Ja, der hat voll das coole Lied gemacht. Das ging. Nein heißt ja, wenn man lächelt so wie du. Lächelt so wie du. Aha. Glaube ich. Oder? Wer sind Sie? Ich kenne Sie nicht. Und ich möchte Sie eigentlich auch nicht kennenlernen. Ja, lies doch mal. Ja, so muss ich leben. Du hast es selbst so gewählt. Die Lebensenergie. Ki-chi. Chi-chi. Ki-chi. Lies du jetzt bitte mal. Ja, nach chinesischer Vorstellung besteht das Universum aus einem... Nach chinesischer Vorstellung? Alle Chinesen stellen sich das vor? Ja, das ist da eine, wie sagt man, eine Volksvorstellung. Das wird von den oberen 10.000 so gewollt. Ach so, ja. Nach chinesischer Vorstellung besteht das Universum aus Nudeln, einem Energiefeld. Der war so schlecht. Aber das ist sehr lustig. Die Chinesen nennen dieses Energiefeld... Das komische Chi, das kosmische Chi. Die Frage an einen in östlicher Philosophie denkenden Menschen. Was ist das denn? In östlicher Philosophie? Ja, niemand hat je gesagt, dass dieses Buch schön geschrieben sei. Also die Frage an einen in östlicher Philosophie denkenden Menschen. Was ist Chi oder Chi oder was auch immer? Ist gleichbedeutend mit der Frage, was ist das Leben? Das ist ein bisschen schon ganz schön Deep Shit, würde ich mal sagen. Ja, aber Leben ist doch biologisch relativ... Ja, aber das ist ja, es geht ja hier die Rede von Philosophie. Ne? Das ist also, ja irgendwie... Ne? Ja, das ist doch irgendwie, ne? Ja, kennt das noch jemand? Nein, ist doch egal. Du bist zu alt. Chi, würde er sagen, ist die allumfassende Lebensenergie und Ursprung allen Lebens. Der Mensch ist Chi... Im Kosmos. Moment, aber das verstehe ich jetzt nicht. Und das Qi ist im Menschen. Wenn Yin und Yang durch ihre Umwandlung ineinander das Qi erzeugen, dann kann das Qi ja nicht am Anfang aller Dinge stehen. Wieso? Weil Yin und Yang das Qi erstmal erzeugen müssen. Aber Yin und Yang können ja wohl auch aus Qi hervorgehen. Ja, aber dazu muss es ja erstmal entstanden sein. Huhn, Ei, verstehst du? Ja, lies mal Quantenphysik hier. Aber, okay. Ja? Ja, Quantenverschränkungsinformation, sage ich dann nur. Einfach mal... Atlantis Matrix Quantenheilungscode eigentlich? Delfin. Auch? Delfin. Ja. Das Qi ist auf jeden Fall so oder so die Antriebskraft, die alle Körperfunktionen aufrecht erhält. Aha. Ich dachte, das ist Yin und Yang. Ja. Siehst du? Die wissen das selber. Ja, das ist alles, das ist so ein, so wie man sagt im Prinzip, so ist so wie Pommes oder Fritten. Das ist, kann man, oder Kartoffelstäbchen. Ja, aber du sagst ja eigentlich am ehesten Fritten. Ja, ja, aber man würde mich auch verstehen, wenn ich Pommes sagte. Aber nicht, wenn man denn nur Kartoffelstäbchen sagen würde. Auch das würde, würden, je nach Region würde man mich verstehen. Und ich glaube, das ist hier so ähnlich. Okay. So, auf jeden Fall ist das Qi die Antriebskraft, die alle Körperfunktionen aufrechterhält. Alle anderen Energien im Körper sind von diesem Qi abhängig. Bei Qi-Mangel müssen wir das verbrauchte Qi ersetzen. Das ist logisch. Wenn das Qi blockiert ist, muss es gelöst werden, denn das Qi muss immer in Bewegung sein, also frei fließen. Durch das Qi werden wir körperlich und geistig gesund erhalten. Es steuert alle Prozesse im Körper sowie in der Natur, zum Beispiel die Atmung, Blutzirkulation, Flüssigkeitsverteilung und Verdauung. Ich dachte, Blutzirkulation sei das Herz und nicht das Qi. Das steuert die Prozesse. Also. Ja. Klar. Gut. Was Qi hat, das lebt. Ohne Qi gibt es kein Leben. Es gibt verschiedene Arten des Qi. Das Abwehr-Qi oder Wei-Qi bezeichnet die unsichtbare Energie, die uns vor äußeren Krankheiten gibt's schützt. Gibt es nicht so ein Lied namens aber Weichi Bum Weichi? Kannst du vielleicht irgendwie mal rausgehen oder so? Nein. Sie öffnet und schließt die Poren. Sie wärmt uns. Weichi, die unsichtbare Energie. Sie wärmt uns. Wenn diese Energie nicht genügend vorhanden ist, neigen wir zu ständigen Erkältungen. Wir reagieren empfindlich auf Kälte und Zug. Ja, das bin ich. Dazu passt das nächste Qi, das Ha-Qi. Das war sogar noch schlimmer. Das Ha-Qi fließt durch unsere Bronchien und Lungen, das steht explosionsartig nach außen, wenn wir durch mangelnden Wei-Qi an äußeren Krankheiten leiden. Das erfindet er gerade, obwohl es hier reinpasst. Das Ha-Qi transportiert beim explosionsartigen herausgeschleudert werden größere Konvolute Schleims und spritzt sie in die Umwelt, wo andere Menschen sich auch daran wärmen können. Entschuldigung, ich bin in der Zeile verrutscht. In Wirklichkeit steht hier natürlich das Yuan-Qi ist ein Teil des Nieren-Qi und wird unter anderem bei der Verarbeitung der Nahrung und ihrer Umwandlung in Substanzen, die lebenswichtig für unseren Körper sind, gebraucht. Bei einem Mangel an Yuan-Qi kann der Körper Nährstoffe nicht richtig spalten und es gehen ihm lebenswichtige Stoffe verloren. Zum Beispiel Amylase? Ist das auch ein Yuan-Qi dann? Schocke. Ja. Neben Wei-Qi und Ha-Qi und Yuan-Qi gibt es noch viele andere Arten von Qi. Zum Beispiel Mon-Qi-Qi. Jedes Organ hat entsprechend seiner Funktion eine eigene Qi-Qualität. Beispielsweise ist das Leber-Qi für den Antrieb aller Lebensenergien im Körper nötig. Qi bewegt das Blut. Ohne Qi gibt es keine normale Versorgung mit den lebenswichtigen Substanzen, zum Beispiel mit Blut. Die sind irgendwie ein bisschen redundant. Ja. Jede Stockung oder Blockierung des Qi bedeutet letztlich Krankheit oder Schmerz, zum Beispiel, wenn der Qi im Schnee stecken bleibt und man auf die Fresse fliegt. Das ist schmerzhaft. Das kennen wir alle aus dem täglichen Alltags-Qi-Gebrauch. Der Mensch, der es versteht, sein Qi fließen zu lassen, bleibt gesund. Mittels Akupunktur oder Arzneidrogen oder Hardcore-Kiffen wird eine Qi-Störung reguliert und wieder zum normalen Fluss gebracht. Jetzt sind die Leser und Hörer total verwirrt. Wieso Leser? Ja, weil ich ja sonst nur schreibe im Blog und dann lesen die das. Was hat denn das mit Laser zu tun? Du verwirrst mich. Also, auch europäische Denker haben die Lehre vom ständigen Fluss. Wir hätten das jetzt gleich, ja, ich wusste es. Der Energien immer wieder aufgegriffen. Heraklit nannte dies Panterei. Alles ist im Flusse. Jeder Zustand ist immer auch ein Werden. Man steigt nie zweimal in denselben Fluss. Wer wüsste das nicht? Jeder Mensch hat grundsätzlich ein geerbtes Qi und ein mittels Atmung und Nahrungsaufnahme auf das Konto überwiesenes Qi. Produziertes Qi. Das erste ist das vorgeburtliche, das zweite ist das nachgeburtliche. Ich finde das nicht gut, dass du das Buch hier jetzt so entstellst. Mache ich ja nicht. Ich peppe das nur ein bisschen aus. Ja, aber dann weiß ja niemand mehr, was da wirklich für Verrücktheiten ist. Doch, natürlich. Das ist alles so in sich logisch, dass das spricht einfach für sich selber. Ja, das stimmt. So. Das vorgeburtliche Qi haben wir von unseren Eltern geerbt. Es ist bis zu unserem Lebensende in den Nieren gespeichert. In der Niere. Es steht nicht drin, in welchen. Ja, steht ja nicht drin. Okay. Die Kraft des Qi verbrauchen wir scheibchenweise, um alle Körperfunktionen ein Leben lang aufrechtzuerhalten. Unter anderem auch für die Funktion des nachgeburtlichen Qi. Kriegt man eigentlich, kann man das nachkaufen? So 100 Gramm Qi? Bestimmt. Bei so einem Wursttheke? Wurstwarenfachverkäuferin. Und dann kriegt der Kevin Legolas auch so ein Scheibchen Qi auf so einer Gabel. Ja, sieht aus wie Gelbwurst auch. Und dann sagt die Veganermutter: Nee, und der Sören Legolas, der darf nur Dinkel. Wurst. Dinkelschnitte haben, aber nicht hier das. Ja, darf ich jetzt weiterlesen? Dieser lebenslange Qi-Verbrauch ist vergleichbar mit einer langsam schmelzenden Kerze. Für das nachgeburtliche Qi sind die Qualität der eingeatmeten Luft und der aufgenommenen Nahrungsmittel wichtig. Je besser die Lebensbedingungen sind, desto leichter fällt es dem Körper, dieses Qi zu produzieren. Ja, egal. Daher ist es immer besser, zum Beispiel beim Kauf von Lebensmitteln mehr auf Qualität zu achten als auf die Menge. Mann, da lernt man noch richtig was. Ja, absolut. Also ich finde das auch besser, wenn so ein Glas Honig 27 Euro kostet und aus dem Reformhaus ist. Ja. Wo man also von jeder Biene eine eidesstattliche Versicherung hat, dass die nicht in den Honig gerotzt hat, sondern... dass sie sich auch nicht angestrengt hat und gequält. Also dass die zumindest für ihre Leistung nach Tarif bezahlt worden ist und eine Absicherung hat für Lebensrisiken und Frühinvalidität... Frühverrentung und höheren Verschleiß bei Flügen auf Pflanzgebiete, wo nur nach biologischen Kriterien angebaut wird, was auch immer das heißen soll. Also wo die, wo keine Gene in den Pflanzen sind. So. Okay. Das Qi oder die Kraft, die das Qi darstellt, können wir nicht sehen. Aber wir sehen ihre Auswirkungen überall. Man kann das Qi mit unseren Gefühlen vergleichen. Sie sind zwar unsichtbar, aber wer würde behaupten, wir hätten keine? Ja, das stimmt. Das ist auch jetzt mal ein sehr tiefgehender Gedanke. Ja, das stimmt. Ja. Also ich meine, wir alle wissen ja, dass wir Gefühle haben, aber man kann die gar nicht sehen. Somit sind wir ständig umgeben von uns. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Nein, noch nie. Ich bin jetzt aber auch gerade so versunken in dieser fernöstlichen Weisheit, dass ich da jetzt auch nicht drüber nachdenken kann. Könnte man das auf einen Glückskeks eigentlich draufgequetscht kriegen, das Buch? Ja. Wenn man klein schreibt? Wenn man ganz es gibt doch diese, auf den Jahrmärkten gibt es doch die Leute, die so eine Bibel auf so ein Reiskorn draufkrickeln können. Echt? Habe ich mal gehört. Ja, dann können die das doch auch auf einen Glückskeks eigentlich schreiben. Also ich würde sagen, dass... Gib mal bei Google ein Reiskorn-Bibel und dann such mal so einen. Ein andermal. Okay. Ja. Somit sind wir ständig umgeben von unsichtbarem und angesprochen von Unsagbarem. Oh, meine Güte, es wird immer besser. Das Qi wird erkennbar in der Umwandlung von Yin und Yang, beim Antreiben des Yang und beim Bestehen des Yin. Das Qi ist also die Mutter von Yin und Yang. Aber, oh, nee. Von besonderer Bedeutung ist das Qi der Meridiane, das heißt derjenige Anteil des Qi, der klassischen Quellen zufolge nach einem bestimmten zeitlichen Schema durch die 12 Meridiane fließt. Die häufigsten Störungen des Qi sind Qi-Schwäche, Qi-Stagnation und rebellierendes Qi. Bei einer Qi-Schwäche arbeitet der betroffene Funktionskreis nicht optimal. Richtig nervig ist auch Qi-Kindergarten. Mhm. Wenn die vor dir fahren, da wirst du bescheuert. Ja. Du kannst sie ja nicht niedermähen, aber du hast natürlich auch keinen Bock, mit einem Stundenkilometer da irgendwelche Schleifen zu ziehen. Mhm. Also Qi-Kindergarten ist nicht in Ordnung. Ja. ich bin jetzt... Reicht das jetzt eigentlich an Skiwitzen? Also von wegen ja, Skifahren? Ich wollte es okay. gerade sagen. Das hast du jetzt schon zum dritten Mal drin. Bei einer Skischwäche arbeitet ja, haben wir schon. Beim Funktionskreis Mels finden wir dann unverdaute Lebensmittel im Stuhl. Häufige Durchfälle, keine vollständige Nahrungsaufnahme sowie Ansammlung von Schleim und Nässe. Bei einer Weichi-Schwäche sind die Symptome offene Socken, Poren, häufige und spontane Schweißbildung sowie häufige Erkältungen. Der Patient leidet an verminderter Abwehrkraft. Leidet an verminderter Abwehrkraft, steht hier. Bei einer Qi-Stagnation ist häufig der Leberkreislauf betroffen. Es kann zu Massenansammlungen, Tumoren sowie Schleim- und Nässeansammlungen kommen. Auch substanzielle Ablagerungen wie Schleim, Ödeme, Blutergüsse, die wiederholen ja echt alles. Und Lebensmittelstau können einen Qi-Stau verursachen. Und der TCM... Was ist eigentlich mit diesem Fünffinger-Todes... Dem Mack? Herzexplodierschlag. Da ist ja auch, hat man uns ja erklärt... wird ja durch diesen Schlag ein Ski-Stau erzeugt, der, nachdem das Opfer 5 Schritte gegangen ist, dazu führt, dass das Herz explodiert. Hast du eigentlich Männer, steht das die... da drin in dem Buch? Nee, hast du Männer, die... Wieso steht das da nicht drin? Das ist doch gerade die Rede von Ski-Stau. Ja, aber ich hab's doch auch nicht geschrieben. Woher soll ich das wissen? Du wolltest, dass wir das lesen. Ja, das stimmt. Ist ja auch ein super Buch. So, in der TCM ist jeder Schmerz Ausdruck einer Qi-Stagnation, die es zu beseitigen gilt. Dies ist auch Ziel der Akupunktur. Bei einem rebellierenden Qi fließt der Qi-Fluss gegenläufig. Husten. Rebellierend? Ja. Wogegen rebelliert das Qi? Gegen alles, gegen das Establishment. Auch gegen sexuelle Unterdrückung? Ja. Ah. Husten, Erbrechen und Aufstoßen sind die Folge. Okay, was von der Seite nehmen wir? Wir haben zur Auswahl Xue, Körperflüssigkeiten, Shen, Jing und Zhangfu. Also, ich bin für Körperflüssigkeiten, weil das immerhin eins meiner Forschungsgebiete ist. Okay, dann leg los. Und Shen sollten wir vielleicht auch machen, weil da war eben die Rede von. Ah ja, das stimmt, das stimmt. Das können wir natürlich dann nicht vorenthalten. Hm. Ach so, Xu... ist der chinesische Ausdruck für Blut. Ah, ja. Ja, das ist langweilig. Also, Körperflüssigkeiten, Jin oder auch Ye. Die Aufgabe aller Körperflüssigkeiten besteht darin, den Körper zu ernähren. Aha. Das ist mir neu. Zum Beispiel Blut. Also und, ach, also, es geht weiter. Und zu befeuchten. Okay, alles klar. Zusammen mit dem Qi, vor allem mit dem Abwehr-Qi, werden die Flüssigkeiten durch den gesamten Körper transportiert. Also Sperma ernährt das jetzt oder befeuchtet das dann? Das kommt auf die Vorlieben an. Und, und Menstruationsblut? Auch. Das lässt aber, damit kann man auch relativ gut Fugen schreiben, habe ich gelesen. Okay, lies weiter. Bitte. Die Bewegung dieser Körperflüssigkeiten wird von der Lunge kontrolliert. Man unterscheidet 2 Arten von Flüssigkeiten, die ganz dünnen, befeuchten, die ganz dünnen befeuchten und ernähren die Haut, aha, die Muskeln und das Haar. Festere, dichte Flüssigkeiten haben die Aufgabe, Gelenke geschmeidig zu halten und das Gehirn zu versorgen. Ich glaube nicht, dass Liquor eine besonders hohe Dichte hat. Oder Synovial, doch, Synovialflüssigkeit ist schon ein bisschen, aber Liquor? Kann also es ist auf jeden Fall nicht besonders viskos sein, ja, und auch nicht, ja, so eine hohe Dichte haben. Vor allem, welche Flüssigkeit habe ich denn in den Haaren? Fett. Also jetzt gerade nicht, du hast wunderschönes Haar. Ja, das ist aber auch das Ergebnis einer ausufernden Pflege mit 20-jähriger Friseurverweigerung. Head and Shoulders. Du sollst hier kein Product Placement machen. Achso, ich dachte, wir brauchen doch Sponsoring. Das stimmt. Also das Qi hat eine entscheidende Bedeutung für die Herstellung und den Transport der Körperflüssigkeiten. Es hat auch die Aufgabe, diese Flüssigkeiten im Gleichgewicht zu halten. Ein Qi-Mangel zieht immer eine Störung oder Behinderung ihres Flusses nach sich. Es gibt 2 Grundtypen von Störungen der Körperflüssigkeiten. Ein Mangel an diesen wichtigen Flüssigkeiten kann zu vielen Problemen führen, da die Aufgaben der Nährung und Feuchthaltung des Körpers nicht ausreichend erfüllt werden. Zum Beispiel kann eine fehlende Flüssigkeit im Dick- oder Dünndarm die Ursache einer Verstopfung sein. Fehlende Flüssigkeit in den Augen führt zu sehr trockenen Augen. Klammer auf. Hast du Scheiße im Schuh? Hast du Scheiße im Schuh? Als ob man Sand in den Augen hätte. Ja, wer kennt das nicht? Ja. Auch trockene Haut, zum Beispiel bei Neurodermitis, kann auf einen Mangel an Körperflüssigkeit und Blut hindeuten. Hätte mir das einer mal gesagt, ich hätte die Weltformel entwickelt damit. Eine Ansammlung von Flüssigkeiten führt zu Schleim. Das ist aber eigentlich ja nicht. Schleim entsteht ja, wenn den Flüssigkeiten hier Dingens entzogen wird. So, verstehst du? Die Innerkanäle in der Nase machen das. Was ist denn mit zystischer Fibrose? Ja, da funktioniert das ja alles nicht mehr so gut. Da ist der Schleim zu zähflüssig und kann nicht mehr abgerüstet werden. Ja, und warum? Weil die epithelialen Natriumkanäle... Unter anderem. Ja. Also schön ist das nicht. Nee, das stimmt. Und da sieht man mal wieder, wie das Qi das normalerweise alles so regelt. Ne? Mhm. Es sei denn, man hat eine Natriumkanal-Mutation, dann ist mit Qi Essig. An der Körperstelle... Eine Ansammlung von Flüssigkeiten führt zu Schleim. An der Körperstelle, an der sich der Schleim ansammelt, wird die Lebensfunktion behindert. Denn Schleim ist dickflüssig und zäh. Das so, stimmt, das muss nicht so sein. Es gibt auch unzähen Schleim. Wie viele Schleime kennst du denn so? Schleim. Was ist eigentlich mit Haferschleim? Ja. Zählt der dazu? Vermutlich. Wenn du den auf deine Brust tust, dann wird deine Lebensfunktion da behindert. So. So kann der Körper an dieser Stelle nicht ausreichend versorgt werden. Ist beispielsweise das Milz-Qi durch zu viel Trinken belastet? Meinen die jetzt saufen? Also im Sinne von... Ich weiß nicht. Habe ich mich auch gerade gefragt. Wird sich Flüssigkeit pervertieren? Das heißt, pervertierte Körperflüssigkeiten. Wer kennt das nicht? Ja, was heißt denn das? Weiß ich doch nicht. Steht doch da bestimmt. Gucken die dann Tierpornos oder was? Das heißt, verändern und es entsteht Schleim. Wieso diskriminierst du hier eigentlich Tierporno-Betrachtende? Mache ich nicht, nur es gibt Leute, die das als pervertiert bezeichnen würden. Das würden die auch, wenn du lange Haare hast, was der Fall ist. Ja. Und es entsteht Schleim, der wiederum die Funktion der Milz blockiert. Wie viel Flüssigkeit wir täglich zu uns nehmen, spielt für die Diagnosestellung eine zentrale Rolle. Ob der Patient viel oder wenig Durst hat, ist eine Frage, die der Therapeut jedem Patienten stellen muss. Okay. Wie oft wir Wasser lassen, ist ein wichtiger Hinweis auf den Gesundheitszustand des Menschen. Bei einer normalen Flüssigkeitszufuhr 3 bis höchstens 5 Mal Wasser lassen pro Woche, Zeiteinheit. Das steht ohne Zeiteinheit. Das heißt, wenn ich jetzt 3 bis 5 Mal im Jahr Wasser lassen muss, ist das normal? Ist das normal? Was, wie 3 bis 5 Mal am Tag oder was? 3 bis höchstens 5 Mal Wasser lassen gilt als normal. Aber wir wissen ja die Zeiteinheit nicht. Also das heißt, das könnte in... Sekunde. In einer Viertelstunde sein. Mhm. Oder in einer Dekade. Ich halte Zweiteres für wahrscheinlicher. Es ist beides vollkommen möglich. Mhm. Je heller die Farbe des Urins, desto stärker überwiegt der Yin-Einfluss. In Klammern Kälte im Körper. Selbstverständlich. Je dunkler die Farbe des Urins, desto mehr Hitze hat der Mensch in sich. Yang ist im Überschuss. Okay, Shen. Der klare Blick, das Leuchten der Augen, die Ausstrahlung, die Schönheit, die von innen kommt. Das, was eine Persönlichkeit ausmacht, umschreibt der Begriff Shen. Letztendlich sind das die Zeichen der nach außen sichtbaren Harmonie der Grundsubstanzen Qi, Blut und Körperflüssigkeiten. Was machst du? Ich esse Erdnussflips. Ja, aber nicht so laut, dass man mich nicht mehr reden hört. Das Shen kann man am besten mit Geist oder Bewusstsein übersetzen, als Selbstbewusstsein und die Fähigkeit, über sich selbst zu reflektieren. Gedächtnis, Intelligenz, Logik und Urteilsfähigkeit sind ebenfalls Funktionen des Shen. Ein offenes Gesicht mit... ein offenes Gesicht? Heißt das dann, dass man da ekelhafte, offene Infektionen hat? Ja, das ist wie offener Fuß. Offene Socken auch? Nee, offene Socken heißt, dass einer Nebenluft zieht. Offener Fuß ist immer schlecht. Kannst du mal bitte runteressen, bevor du hier alles und so? Ein offenes Gesicht mit leuchtenden Augen und einem klaren Denken deutet auf ein gesundes Shen hin. Es wird im Herzen gespeichert. Ein müder und kranker Körper hat wenig Shen. Die Augen eines solchen Menschen leuchten nicht. Ich wäre ehrlich gesagt relativ besorgt, wenn deine Augen plötzlich anfangen würden zu leuchten. Ja, es sei denn natürlich, ich hätte grün fluoreszierendes Protein da drin, nach einer Transfektion mittels Virus. Dann könnte das passieren. Das wäre sehr schön. Bei der Diagnoseerhebung, ein müder und kranker, seine Augen leuchten nicht. Bei der Diagnoseerhebung ist das Anschauen des Patienten, Gesichtsfarbe, Augenausdruck, daher sehr wichtig. Ohnmachtsanfälle, Bewusstlosigkeit, Epilepsie, zeitliche und räumliche Orientierungsstörungen. Atemstillstand, Tod. Oder Probleme. Die Toten erheben sich aus den Gräbern. Beim Rechnen. Massenhysterie. Oder Probleme beim Rechnen können eine Erkrankung des Shen sein. Ja, das ist klar. Epilepsie und Probleme beim Rechnen, das geht ja auch oft zusammen. Ja. Hat man gerne mal so. Also ich habe das, glaube ich, mal vorgetäuscht, als ich eine Mathearbeit nicht geschafft habe. Du hast meine Mathearbeit nicht geschafft? Nein, das war jetzt nur, um den Zusammenhang mal zu illustrieren. Ja, das stimmt. So, ich würde sagen, wir suchen uns jetzt noch ein paar schöne Medikamente raus, oder? Die wir dann uns angucken. Warte mal. Was kommt jetzt? Qualitätskontrolle, echt? Wieso hatten das mehr als... eine Spalte. Ja, weil die da schreiben, dass man das lieber mal machen sollte, denn die Qualität ist scheiße von dem, was man da... Das steht da drin in dem Buch? Warum steht da nicht drin, die uralte Weisheit der Chinesen ist immer eine derart reaktionäres Unterfangen, wie westliche Qualitätskontrolle sowas von erhaben. Da brauchen wir gar nicht drüber irgendwie jetzt großartig uns im Kreis, in der Gruppe zu diskutieren. Können wir jetzt mal hier ein Medikament raussuchen? Das können wir wohl. Okay, ich glaube, da ist hinten so eine Tabelle. Ich würde sagen, dann suchen wir auch was Verrücktes raus. Wieso? Das soll doch hier jetzt nicht so Klamauk werden. Das stimmt. Wir sind ernste Menschen. Wir haben doch einen Bildungsauftrag. Mhm. Was soll das? So, werden? Hier Gecko. Aber ist das da jetzt auch, findet man das da jetzt auch oder was? Oh, das sind Ausspracheregeln, das hätten wir uns mal vorher anschauen. Geilern. Oh Mann, wo ist das denn? Ach, hier. So. Was haben wir denn da? Rattenschlange. Ist das echt eine Schlange? Oder ist das eine Pflanze? Das ist mir nicht bekannt. Seit 364, schauen wir mal. Das ist echt eine Schlange. Ja. Super. Der getrocknete Körper von Zao Cistumandumnades. Kantor. Geschmacksrichtung süßlich, Temperaturverhalten neutral, Wirkungsort Meridian Leber. Wirkung und Anwendung. Da ist so ein Bild von so einer getrockneten Schlange. Diese Schlange ist ungiftig. Sie hat eine ähnliche Wirkung wie Akistrodon Kitchell beim Bi-Syndrom. Bei Hautbeschwerden, Konvulsionen und Spasmen wirkt sie etwas milder. Deswegen ist sie die etwas billigere Alternative dazu. Ach so. Mhm. So. Hey! Ich gucke auch mal nach was. Vogelmierenwurzel. Nee, das ist ja langweilig. Muss auch gucken, ob hier das da wirklich drin steht. Das sind ja, die meisten davon sind Pflanzen. Mhm. Was mit Pyrit? Oh, Nashornhorn. Nee, da steht leider nichts dazu. Separat dünften oder als Pulver. Wieso steht da nichts über Nashorn? Weil sie sich da, glaube ich, straffer machen würden, wenn die sagen würden, kauf das Zeug. Nein, da könnte ja drinstehen sowas wie, wenn das nicht so illegal wäre und man das hätte, dann Klebreis. Ach, Kochzeit in Minuten 30. Oh, Austernschale, das wäre doch mal was, oder? Ey, das ist auch hier... Ja, was suchst du denn? Ja, irgendwas Regenwurm. Fetziges. Regenwurm. 259. Regenwurm. Haarstrangwurzel. 259. Ja, kannst du ja gleich. Hämatit ist auch drin. Mineralischer Gips. So, das ist doch was Feines. Witzigerweise steht dieses Inhaltsverzeichnis auf der Seite 666. Zufall? Nein, das kann kein Zufall sein. So. Also, oh, Gypsum fibrosum, mineralischer Gips. Oder auf Chinesisch Shigao. Ja, also Herkunft, nicht wahr? Das Mineral besteht aus Calciumsulfat-Dihydrat. Das wird von Verunreinigungen befreit. Und das gereinigte Mineral wird über starkem Feuer gebrannt, bis es eine lose und brüchige Konsistenz aufweist und das Kristallwasser entfernt worden ist. Durch diese Behandlung wird das kühlende Temperaturverhalten drastisch reduziert. Qualität. Die Reinheit der Droge ist sehr wichtig, da unreines Shigao hohe Arsenwerte aufweist. Okay. Ja, das ist das Interessante. Nein. Das Interessante ist, dass hier ein Medikament genannt wird, das hohe Arsenwerte hat, das irrsinnig krebserregend ist. Ich weiß nicht, das scheint niemanden zu stören, ne? Das also, ist TCM. Ja, das ist ja auch geisteskrank. Ja. Auch. Eigenschaften, Geschmacksrichtung, scharf-süß. Ja, wenn man mal in so einen schönen Block Gips reinbeißt, dann denkt man, ja... Das ist scharf, das ist süß. So wie ein Snickers mit Chili. Mhm. So ähnlich. Temperaturverhalten sehr kalt. Was heißt das jetzt? Das ist eins von den Temperaturverhalten in der TCM. Es gibt heiß, warm, kühl und kalt. Aber der ist ja nicht kalt. Der ist ja. Das ist das Temperaturverhalten, das hat mit den Wandlungsphasen zu tun, glaube ich. Oder auch sowas. Mhm. Jetzt lies mal hier. Da Meridian, Wirkungsort Magen, Lunge. So. Wirkung und Anwendung. Hitzekühlend, feuerableitend, Unruhe. Ja, ach so, beseitigend. Zum Beispiel, wenn man hohes Fieber hat. Durststillend. Ich glaube nicht. Ja. Wegen der scharfen Geschmacksrichtung und des kalten Temperaturverhaltens kann Gypsum fibrosum sowohl bei innerer Hitze, zum Beispiel Völlehitze in der Lunge und im Magen, als auch bei äußerer Hitze und Hitze in der Muskelschicht verabreicht werden. Das könnte ich doch nicht ernst meinen. Doch. Bei einer Wenbing-Noxe, die in die Qi-Ebene eingedrungen ist, und wenn der Patient Symptome wie hohes Fieber, große Unruhe, großen Durst, starkes Schwitzen, großen Puls, Appesbein, Upperarm, offene Socken hat, wird Gypsum fibrosum oft mit Amenerene, Rhizoma oder auch Cimu kombiniert. Für diese Rezeptur sollte Oryze fructus, also der bekannte chinesische Rundkornreis, benutzt werden, da diese nahrhafter sind als zum Beispiel der thailändische Reis mit 8 Kostbarkeiten. Falls die Wenbing-Noxe weiter in das Blut eingedrungen ist und Zeichen von Bluthitze vorliegen, zum Beispiel Hautflecken und thrombotisch-thrombozytopenische Purpura, wird Gypsum fibrosum mit Remanie Radix kombiniert, um Qi und Blut zu kühlen. Bei Husten und Keuchatmung mit vermehrtem dickem Schleim, Fieber und Durst, die durch Hitze in der Lunge verursacht wurden, wird Gypsum fibrosum in Kombination mit Ephedrae herba irgendwas Moped da und Armeniak gegeben. Hesemen, bei einer Zahnfleischentzündung oder Geschwüren im Mund und an der Zunge sowie gelegentlichen Kopfschmerzen, die durch Hitze im Magen, das allseits bekannte Magenfeuer, vor allem die Drachen leiden darunter, verursacht wurden, wird Gypsum fibrosum mit Zimifuga, Rhizoma, Moped, kombiniert. Und so weiter und so weiter. Geschwüren durch Nässe, fein pulverisiert, kann man die Droge auch kiffen, rauchen, schnupfen oder äußerlich benutzen, ebenso gelegentlich bei Verbrennungen. Hier, unerwünschte Wirkung. Dosierung 15 bis 60 Gramm. Ja, das gefällt mir. Wow, das ist echt mal kranker. Hier, das musst Scheiß. Du noch lesen, das so. Ist sehr wichtig. Oh, unerwünschte Wirkungen und Gegenanzeigen, ein Zweizeiler. Shigao, also der gute alte Gips, ist kontraindiziert bei Völlehitze. Warte mal, was? Moment. Man soll das anwenden bei innerer Hitze, zum Beispiel Völlehitze in der Lunge und im Magen. Aber es ist auch kontraindiziert bei Völlehitze. Das heißt, man weiß es nicht. Nein, das ist ja hier weiter spezifiziert. Ach so, es ist nur dann kontraindiziert bei Völlehitze oder leere Hitze. Aufgrund also, einer Hitze. Das ist ein neues Wort, leere Bindestrich Hitze. Ja. Ja, also nicht zu verwechseln mit Völlehitze. Aufgrund einer Yin-Schwäche und bei leere Kälte. Im Magen. Ja. Das ist ja wohl. Das 259. Ist ja wohl, das ist ja wohl klar. So. 259, da haben wir. Heretima, Regenwurm, Dilong. Da sind jetzt Bilder von getrockneten Regenwürmern, was ekelhaft ist. Oh, das lese ich als nächstes. Tausendfüßler. Und dann, das nehmen wir dann auch als letztes, oder? Die sind saugiftig übrigens. Ja, so. Der getrocknete Körper von, spricht man das Peritima oder Feritima? Penis. Aspergillum. Das ist Pilz. Ja, das, nein, das, so heißt der halt. Ah. Der sieht aus wie ein Pilz dann vermutlich, der Regenwurm. Vermutlich. Ja, kennt man ja, kennt man ja. Okay, gut, das interessiert ja die Klofrau. So, der Körper wird der Länge nach aufgeschnitten, die Eingeweide und Erde werden entfernt. Anschließend werden die Wurmkörper gewaschen und an der Sonne getrocknet. Eine Behandlung mit Reiswein kann den unangenehmen Geruch mildern. Es werden auch Drogen als Guangdilong verkauft, bei denen Eingeweide und Erde nicht entfernt wurden. Sie sind von minderer Qualität, denn ihre Aschewerte, die mikrobielle Belastung und der Schwermetallgewalt liegen in der Regel über der festgelegten Norm. Geschmacksrichtung salzig, Temperaturverhalten kalt, Wirkungsort Meridian, Leber, Milz, Blase. Was los? Nix. Okay. Wirkung und Anwendung. Hitzekühlend, Leberwind beruhigend, Meridiane befreiend. Was ist denn Leberwind? Weiß ich nicht. Meridiane befreiend, atmungsschonend, diuretisch. Die Droge, das heißt, da muss man strollen. Ist richtig. Die Droge wird bei extremer Hitze benutzt, die durch den Wen-Bing entstanden ist. Hatten wir den nicht gerade schon? Bing-Bing? Bing-Bing. Mit Symptomen wie hohes Fieber, Bewusstseinsstörung, Verrücktheit. Hier steht wirklich Verrücktheit. Konvulsionen und Krämpfen. So ein bisschen ironisch ist das schon. Hört man nicht überhaupt, wenn du da hinten bist? Ja, jetzt esse ich Essigchips. Essigchips ist der Mann. Das ist sauer. Das ist sauer. Hm, das ist bestimmt auch Darmwinde beflügelnd. Nee, aber der saure Geschmack von Nahrungsmitteln ist ja... Frühling. Mhm. Das Holz. Und? Ist vielleicht Frühling im Moment? Die Antwort lautet ja. Das kann kein Zufall sein. So, Verrücktheit, Konvulsionen und Krämpfen. Die Long kühlt hier die Hitze, stillt den Wind und wirkt krampflösend. Sie wird allein oder in Kombination mit Uncarie ramulus cum uncis, Bovis calculus und Bombyx batriticarus, die batriticatus, verordnet und kann bei gleichen Mustern auch zur Behandlung von Kindern verordnet werden. Bei einer Blutstase, Qi-Schwäche, Qi-Stagnation oder Lähmung, die Meridiane blockiert, kann die Long die blockierten Meridiane befreien. Dann wird sie auf den Kombinationen bla bla, das interessiert niemanden. Bei Paralysebeschwerden mit schiefen Augen und schiefem Mund, wie nach einem Schlaganfall, kann die Droge ebenfalls eingesetzt werden. Bei einem Bi-Syndrom, besonders bei einem Hitze-Bi-Syndrom mit Rötung und Bewegungseinschränkung der Gelenke, wird die Droge in Kombination mit bla bla bla bla. Bei Asthma mit Lungenhitze und Dyspnoe kann die Droge entweder als Pulver alleine verordnet oder mit Ephedri herba, Gypsum fibrosum und Armeniake Semen amarum kombiniert werden. Eine bewährte Kombination in der Asthma-Behandlung, um Brustspasmen zu lösen. Die Hitze in der Blase mit Symptomen wie unvollständige Urinausscheidung und Dysurie kühlt Peritima. Sie kann auch bei einer Wasseransammlung im Bauchbereich oder Ödemen in den Beinen verordnet werden. Weitere Indikationen sind Hypertonie, Erysipel, Parotitis oder psychische Erkrankungen mit entsprechenden Symptomen. Dosierung 4,5 bis 9 Gramm, als Pulver 1 bis 2 Gramm. Ich finde auch die Inhaltsstoffe gut. Proteine, Aminosäuren, Fettsäuren, Bernsteinsäuren, Hypoxanthin, Lumbruferbin, Lumbitin und weitere Enzyme. Pharmakologie. Ja, es interessiert niemanden. Unerwünschte Wirkungen und Gegenanzeigen. Die Droge weist häufig hohe Gehalte an Schwermetallen auf. Schwermetallverbindungen sind möglicherweise für die sedierende Wirkung verantwortlich. Dennoch sollte die Droge nicht langfristig eingenommen werden. Was ist eigentlich mit Schwertern? Was soll damit sein? Enthalten die auch Schwermetalle oder nur Schwertmetalle? Beides würde ich sagen, oder? Verstehe. So. Der Chinese hat ja auch gern mal Schwerter, oder? Ja, in deiner kleinen Rassistenwelt vielleicht. Ah, okay. Letzte Droge für heute. Scolopendra, der Tausendfüßler, der auch bekannt ist als Wugong. Und jetzt kommen so langsam die Bedenken, was man denn da so alles isst manchmal. Wugong, naja. Wieso, hast du da schon mal eine Speisekarte gesehen? Ja, ich könnte jetzt nicht beschwören, dass ich noch nie Wugong bestellt habe. Hm. Egal. Tausendfüßler auf dem Bild sieht man also eine Ansammlung von relativ unappetitlich aussehenden Gliedertieren. Und der zum Aufspannen benutzte Bambusstreifen wurde also demnach entfernt, was auch immer. Man gewinnt die Tausendfüßler, indem man sie am Frühlings- oder Herbstanfang sammelt. Der Körper wird dann mittels dünner Bambusstreifen an Kopf und Schwanz gerade gespannt und getrocknet. Alternativ gibt man die Tiere zunächst in kochendes Wasser und trocknet sie dann an der Sonne oder über mildem Feuer. Je größer und vollständiger die Tierkörper, desto besser ist die Qualität. Eigentlich ergibt das keinen Sinn. Vollständig kann man eigentlich nicht steigern. Entweder irgendwas ist vollständig oder es ist unvollständig. Ja, jetzt sei mal nicht so hart. Nee, ich meine, kann man ja einfach ruhig mal auch mal ein bisschen... Kann man ja mal zeigen, dass man schmeckt. Nee, man kann ja einfach mal ein bisschen auch mal sprachkritisch hier rangehen. Ja, da gab es aber schon viel mehr Stellen dafür. Ja, egal. Ja, hier, ich sagte ja schon, die sind sehr giftig, das weiß ich noch von früher, als ich das in der Vorlesung hatte. Und hier weiß das auch der TCMler, denn... Er sagt, um ihre Giftigkeit zu verringern, kann die Droge ohne Bambusstreifen über mildem Feuer trocken geröstet und zu Pulver zerstoßen werden. Das Pulver kann direkt oder in Pillenform eingenommen werden, Tagesdosis 0,5 bis 1,0 Gramm. Ja, das hört sich doch schmackhaft an, also zerstoßenen giftigen Tausendfüßler. Ja, mal kurz geröstet, ja. Damit das nicht mehr so giftig jetzt wird's, am sein jetzt ist. Jetzt wird es vollständig bizarr. Geschmacksrichtung scharf, na klar, der Tausendfüßler. Temperaturverhalten warm, giftig. Also wie... Es ist heute so giftig draußen. Wie kann denn eine Temperatur jetzt schon wieder giftig sein? Man sehr weiß. Schön, sehr schön. Wirkort, Meridian, Leber. Wirkung und Anwendung, das fasse ich mal zusammen. Das ist ja eh alles Quatsch hier. Ja, du musst den ersten Satz schon vorlesen. Leberwind beruhigend. Darmwind kennt man ja, aber Leberwind wäre jetzt angesichts der Tatsache, dass das ja kein Hohlorgan ist, irgendwie... Nicht so, auf der Hand liegend. Konvulsion auflösend, also so kann man Ihnen helfen, Herr Doktor? Konvulsion, wie kann man das erklären? So Verdrehungen, Verwindungen, ja. Gifte neutralisierend, natürlich, giftiger Tausendfüßler neutralisiert Gift. Knotenlösend. Die hat man ja öfters mal in der Leber. Im Darm dann auch vielleicht. Da steht Leber, ne? Leber. Ja, aber das kann ja auch mal woanders wirken. Leber und Dünndarm sind ja jetzt nicht so weit voneinander entfernt. Guck, bei den Holz- und Dinger-Sachen, da ist halt was ganz anderes. Das stimmt. Und Meridiane befreiend und Schmerzen stillen. Das kann also der Tausendfüßler-Freund. Von innen nach außen Wind beruhigend und Meridiane öffnen. Das ist doch super. Ja, das ist alles sehr schön. Ah, Skorpion gibt es auch noch. Also wenn man dann hier steht, man kann das... Was? Ach so, wenn man das mischt mit irgendwie Coptidis, Rhizom und noch irgendwas... Süßholzwurzel. Dann kann man das bei giftigen Schlangenbissen eingesetzt werden. Witzigerweise steht hier giftige Schlangenbisse so, als wären die Bisse giftig und nicht die Schlangen. Also es müsste eigentlich heißen, bei Bissen giftiger Schlangen. Ja. Nur ich meine, man stelle sich vor, man wird gerade von, sagen wir mal, um es jetzt nicht ganz so dramatisch zu machen, von einer Klapperschlange gebissen. Geht man dann und lässt sich möglichst schnell ein Antidot geben, das also das Gift neutralisiert. Oder reibt man sich dann... irgendwie zerstoßenen Gift-Tausendfüßler mit irgendwelchen Wurzeln hinein. Eindeutig Zweiteres. Ja, das würde ich auch sagen, liegt nahe. Interessant, dass die Chinesen noch so zahlreich sind. Ich glaube einfach nicht, dass sie sich daran halten. Ja, hartnäckige Kopfschmerzen noch kann man machen. Oder Migräne. Wenn man einfach noch nicht genug Schmerzen hat. Oder vielleicht lieber Magenschmerzen hätte, so Gegenschmerztechnik nehme ich mal an. Auf jeden Fall soll man sich 3 bis 5 Gramm davon reinziehen von den Biestern. Inhaltsstoffe, 2 Gruppen von Giften, Bienengift ähnlich, ja, histaminartige Substanz, also das macht furchtbar So wie allergische Symptome wird das wohl sein. Pharmakologie. Hemmt das Hautwachstum von einigen Hautpilzen. Ja. Hämolytisches Protein hast du noch vergessen. Das das stimmt, sehr gesund. Ja. Und einiger Tumorzelltypen. Was? Okay, das ist jetzt auch wieder so eine Behauptung, muss ich sagen. Wo es nicht mehr witzig ist. Hier drin steht, dass das das Wachstum von Tumorzellen hemmt. Kann ja sein, dass es das tut, das ja, Gift, dann, das da drin ist. Aber dann wäre das ein bekanntes Chemotherapeutikum. Vielleicht irgendwelche Inhaltsstoffe daraus? Ja, sehr wahrscheinlich. Du bist total verschlossen. Du musst dich mehr diesem Spirit öffnen. Ja, was noch? Antagonisiert im Tierversuch den durch Strychnin und Nikotin ausgelösten Spasmus. Mhm. Ja, also wenn man sich mal wieder eine Überdosis Strychnin reingezogen hat, gerne die gleichen Drogen nehmen wollte wie die Leute im 19. Jahrhundert oder was, dann kann man ja von Glück reden, wenn man einen befreundeten TCMler hat, der einem den Tausendfüßler gibt. Mhm. So, natürlich Schwangerschaft, das ist kontraindiziert. Ja, also wenn man schwanger ist, keine Tausendfüßler. Merkt's euch, liebe Damen. Sonst aber vorsichtig dosieren. Ja, bei oraler Einnahme, wenn eine Vergiftung eintritt, wovon auszugehen ist, sollte man mit 2-3% NaHCO3. Natriumhydrogencarbonat. Ja, also sowas wie Backpulver in Wasser oder so. Oder Aktivkohle eine Magenspülung machen. Gut. Ja. Ein Dekokt von irgendwelchen Glyceryzeradix. Glyceryzeradix ist Süßholzwurzel. Das man kann auch als Antidot gegeben werden. Ja. Folgendes Geräusch. Wow. Ups. Ja, das war unsere großartige Lesung aus dem Buch Traditionelle chinesische Medizin, Arznei, Drogen und Therapie. Das hat mir großen Spaß gemacht. Mir nicht. Wieso? Hat es doch Spaß? Ja, Spaß ist ein weites Feld. Mhm. Effi Briest. Hast du gelesen? Der sagt auch immer das mit dem weiten Feld. Ich hab mal mit der gegessen. Ah, verstehe. Ist das nicht von dem Gras, dieses Kackbuch? Ah nee, das war Weites Feld. Was? Wo der Reich Ranitzky den Gras so verrissen hat, woraufhin der Gras mal wieder sauer war auf den Ranitzky. Ja, möglicherweise. Weites Feld, meine ich, wäre das. Ja, aber der Typ dabei, also Effi Briest hat ja Fontane geschrieben und der Typ sagt die ganze Zeit, das ist ein weites Feld. Ja, kann ja sein, wenn es ein weites Feld ist. Hm, das stimmt. Ja, wir sind jedenfalls zu dem Schluss gekommen, dass TCM nichts für uns ist. Außer diese Tausendfüßler-Sache. Ja, also, das wenn, klingt vernünftig. Wenn ich von der Schlange gebissen werde, werde ich demnächst nach Tausendfüßler schreien. Aber ich finde es auch ganz wichtig, dass wir den Hörerinnen mitgeben, dass wenn sie schwanger sind, dann sollten sie sich nicht dazu verführt fühlen, Tausendfüßler zu naschen. Das wäre ja auch verrückt. Ja, das stimmt. Dann danke fürs Zuhören. Charmanten Nachmittag. Und bestimmt bis zum nächsten Mal. Oder auch nicht. Tschüss.